Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Was haben Raps und Mais, Bäume und Gülle gemeinsam? Sie alle lassen sich umwandeln. In Strom und Wärme nämlich. Biogas. Ab dem Jahr 2000 erlebte die Produktion einen Boom. Immer mehr Bauern und Landwirte sprangen damals auf den erneuerbare Energienzug auf und bauten entsprechende Anlagen. Dank staatlicher Förderung. Biogas ist mittlerweile zu einem bedeutenden Bestandteil der erneuerbaren Energien geworden. Doch in den letzten Jahren wurde plötzlich Kritik laut. Mais gehört auf den Teller statt in den Tank. Außerdem würden Energiepflanzen die Natur belasten. Biogas. Auf einmal doch unökologisch? Auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 war für viele Landwirte ein Schock. Der Staat zieht sich damit stark aus der künftigen Förderung zurück. Und wo vorher Abnahmepreise gesetzlich festgelegt waren, werden Zuschläge nun in Ausschreibungen an die Niedrigstbietenden erteilt. Viele Landwirte machen sich Sorgen um die Zukunft und vermuten, bei den neuen Gesetzen geht es nicht nur um fortschrittliche Energiepolitik, sondern auch um Geld. Was steckt hinter der Kritik und den aktuellen Entwicklungen? Biogas. Fehlinvestition in die Zukunft? Ein Feature von Annegret Faber. Wir machen jetzt mal eine kleine Kutschrundfahrt, ich sag mal 120 Jahre zuvor in Bayern. Und dann würden Sie sich beschweren, das ist ja die totale Monokultur hier. Hier ist ja überall nur Hopfen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ansonsten überall nur Weizen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das für eine Monostruktur? Das ist historisch, landwirtschaftlich historisch betrachtet, was völlig Normales. Das hat mit erneuerbaren Energien nicht so unbedingt was zu tun. Das ist eine Monopoldiskussion, die wir führen. Also klar ist, wir dürfen nicht über eine Verlängerung des Atomausstieges reden und müssen gleichzeitig den Kohleausstieg voranbringen. Wir beobachten aber auch, dass gerade im Bereich der Solar- und Windenergie in den letzten Jahren ja doch ein sehr erheblicher Zuwachs war. Das wird auch ein Teil der Bioenergie kompensieren. Wenn es nicht reicht, brauchen wir eine weitere Option und da gehört die Bioenergie sicher dazu, wenn sie umweltverträgliche Rohstoffe einsetzt, wenn das einen nachhaltigen Anbau mit sich bringt und wenn wir gleichzeitig auch die Wärmeproduktion mit koppeln können. Wir haben doch ein Klimaziel für 2025, 30 oder 35 oder vielleicht schieben wir es noch auf 50 hinaus oder vielleicht auf 2100. Ja, aber das betrifft uns dann nicht mehr so ungefähr. Februar 2017. Mehrere Dutzend Landwirte sind zum Branchenfachgespräch Biogas 2020 Plus in den sächsischen Ort Nossen gekommen. Es geht um die Zukunft ihrer Biogasanlagen. Das neue EEG ist raus. Das Erneuerbare Energiengesetz 2017. Dürfte ich Sie fragen, warum Sie hier sind? Weil es mir um die Zukunft von Biogas geht. Haben Sie selber eine Biogasanlage? Jawohl. Und wo? Im Erzgebirge, bei Obernhau. Wann haben Sie die gebaut? 2006. Das heißt, die ist jetzt 11 Jahre alt. War das eine gute Entscheidung, dass Sie die vor 11 Jahren gebaut haben? Wir haben hier Milchviehstall und haben zusätzlich Biogas. Und der Verfall vom Milchpreis wäre eigentlich der Ruin gewesen des Betriebes. Das Biogas hat uns gerettet. Das ist eigentlich eine feine Sache. Biogas gibt es immer, Tag und Nacht. Man braucht keinen Wind dazu. Man kann es immer produzieren. Ist eine gute Einnahmequelle für einen Landwirt. Und wenn jetzt das einfach so beiseite gelegt wird, finde ich es in Ordnung. Ein Landwirt, der nicht genannt werden möchte. 250 Kühe stehen in seinem Stall und daneben hat er eine Biogasanlage bauen lassen. Mist und Gülle aus seinem Stall wandelt er darin in Strom um. Auch Mais und andere Feldpflanzen vergärt er in seiner Anlage. 20 Jahre lang wird sein Strom zu den immer gleichen Konditionen gefördert. Wer jetzt baut, hat diesen Luxus nicht mehr. Denn nach dem EEG 2017 soll Strom aus Biogas nicht mehr automatisch unterstützt werden. Die Anlagen seien nun bereit für den freien Markt, heißt es im EEG und weiter. Der Anteil der erneuerbaren Energien lag im Jahr 2016 bei über 30% und soll in den nächsten 10 Jahren auf 40-45% steigen. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014 wurden die Weichen gestellt, um die erneuerbaren Energien planbar und verlässlich auszubauen und sie fit für den Markt zu machen. Das EEG 2017 läutet nun die nächste Phase der Energiewende ein. Betreiber von Biogasanlagen sind empört. Sie fühlen sich im Stich gelassen. Das Bundesministerium für Wirtschaft hingegen spricht von einem Paradigmenwechsel. Seit Januar 2017 wird die Höhe der Vergütung für Strom aus erneuerbaren Energien nicht wie bisher staatlich festgelegt, sondern durch Ausschreibungen ermittelt. Denn die erneuerbaren Energien sind erwachsen geworden. Dabei gilt, wer am wenigsten für den wirtschaftlichen Betrieb einer neuen erneuerbaren Energienanlage fordert, wird gefördert. Strom aus Biogas wird nur gefördert, wenn der Betreiber an einer Ausschreibung teilnimmt. Die meisten Chancen hat der, der am wenigsten verlangt. Die Argumente für die Kürzungen sind sowohl wirtschaftlicher Natur als auch von Umweltaspekten geprägt. Bei letzterem ist ein Argument entscheidend. Energiepflanzen würden Monokulturen vorantreiben. Das bedeutet Verschlechterung der Böden, Artensterben und das Grundwasser wird durch den Einsatz von Pestiziden verunreinigt. Doch liegt das tatsächlich an Mais und Raps? Der Landwirt aus dem Erzgebirge schaut zu Professor Martin Maslaton. Der kommt gerade von der Bühne, wo er eine flammende Rede für den Klimaschutz gehalten hat. Politisch wird kolportiert, wir wollen alle erneuerbare Energien und dann müssen sie es mal selber machen. Dann machen sie selber mal eine Windenergieanlage, dann machen sie selber mal eine PV-Anlage, dann machen sie selber mal eine Biogasanlage. Da werden sie aber ihr blaues Wunder erleben. Was sie alles hören, wer dagegen ist und warum er dagegen ist und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist etwas, das beobachte ich eigentlich schon seit 1999, 1998, wie schwierig es ist, Projekte der erneuerbaren Energien wirklich zu realisieren. Also die Energiewende wirklich mal zu machen. Martin Maslaton ist Rechtsanwalt und befasst sich vor allem mit erneuerbaren Energien. Er kennt die Probleme der Anlagenbauer sehr gut. Ob es noch Sinn macht, unter den momentanen Rahmenbedingungen eine Biogasanlage zu bauen, beantwortet er dennoch mit Ja. Allerdings sollte der Bauer dann mehr auf Gülle und Reststoffe setzen als auf Feldpflanzen. Man muss vielleicht zwei Dinge sich anschauen. Das eine ist ja, was produziere ich, Strom und Wärme? Und das andere ist, welche Mittel muss ich denn einsetzen, um Strom und Wärme zu produzieren? Die Frage, ob die Inputstoffe, die ich einsetze, um die Energie zu erzeugen, welche Kosten ich für diese Inputstoffe habe und ob ich die reduzieren kann und ob ich da Vorteile generiere, die Frage muss man sich stellen. In einer großen Viehhaltung, da kann das auf jeden Fall noch Sinn machen, sicherlich sogar. Geht's so? Ja. Wollen wir noch hübschen oder? Eine Biogasanlage in Weißenfels. Eine von geschätzten 8000, die in den letzten 20 Jahren in Deutschland gebaut wurden. Ganz kurz. Also Biomaterial ist klar, wird hier zwischengelagert, maximal 2 Tage liegt das hier. Ansonsten können wir das immer ständig aktuell verarbeiten. Der Geschäftsführer Holger Kahn schiebt ein Dutzend Landwirte, Biogasanlagenbauer und Wissenschaftler in eine riesige, dunkle Halle, in der es nach vergorenem Müll riecht. Beißend und unangenehm macht er sich in der Nase breit. In dieser Anlage wird weder Mais noch Gülle vergoren, sondern Biomüll. 30.000 Tonnen jedes Jahr. Die Gäste stehen und schauen auf einen Berg aus altem Brot, Tomaten, Äpfeln, Kartoffelschalen, Garten- und Parkabfällen, Grünschnitt. Ein Berg so hoch wie 2 ausgewachsene Männer. Ein Müllauto fährt rückwärts in die Halle und bringt Nachschub. Alles aus der näheren Umgebung des Burgenlandkreises in Sachsen-Anhalt. Die Biogasanlage gehört zur kommunalen Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd. Sie entstand, wie alle Anlagen, ohne Fördergelder. Seit 2004 ist sie am Netz und seitdem bekommen die Betreiber Geld für den erzeugten Strom. 6 Millionen Kilowattstunden Elektroenergie speist sie im Jahr ein. Damit können 1.500 Einfamilienhäuser mit je 4 Personen versorgt werden, und zwar ohne Energiepflanzen. Ein höchst sinnvolles Konzept, loben Klimaschützer. Denn der Müll entwickelt Unmengen klimaschädlicher Gase, die sonst in die Atmosphäre abgegeben würden. Die kleine Gruppe ist inzwischen am Fermenter angekommen. Er ist 32 Meter lang, 7 Meter breit, ebenso hoch und voller Biomüll. Ein Metallpodest führt auf etwa 4 Meter Höhe. Durch ein kleines Fenster kann man dort in das Innere des Riesenbottichs schauen. Was kann man jetzt da drinnen sehen? Dann sieht man das Germprodukt. Ja, das Inputmaterial, was vergoren wird, kann man jetzt erkennen. Und vor allen Dingen kann man die Welle erkennen. Das ist interessant, die Paddel, die das Material umwälzen. Ja, das müssen wir reinschalten, müssen aber ein kleiner Lichtschalter dran. Müssen sie aber ganz genau reinschalten. Da oben dieser kleine schwarze Knopf. Ja. Die Nase an die Scheibe gedrückt, um etwas zu erkennen, schaut einer nach dem anderen in das Fensterchen. Drinnen ist mehrere Meter hoch eine dicke, braune Masse, die von einem riesengroßen Paddel in Bewegung gehalten wird. Ganz langsam bewegt es sich durch den Brei im Bauch des Fermenters. Der dicke Brei wird durch Bakterien unter Ausschluss von Sauerstoff abgebaut. Dabei produzieren die Bakterien Methan, Kohlendioxid, Sauerstoff, Stickstoff und eine geringe Menge weiterer Gase. Je höher der Methananteil, desto energiereicher das Biogas. Mais ist besonders energiereich. Es eignen sich aber auch andere sogenannte Gärprodukte. Gras, Roggen, Futterrüben, Hühnermist, Schweine- und Rindermist, ebenso Schweine- und Rindergülle und Bioabfälle. Der Anteil der dezentral gewonnenen erneuerbaren Energien ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. 2016 lag er am gesamten Bruttostromverbrauch bei über 30%. Die Hälfte davon ist Strom aus Biogas. Biogas ist somit ein entscheidender Stromlieferant. Entsprechend sind die Anbauflächen gewachsen. In den letzten 10 Jahren von 1.500 Hektar auf knapp 2.500. Ein Blick auf die gesamte Ackerfläche relativiert diese Zahl allerdings. Weltweit wachsen auf dem Acker vor allem Futtermittel. 70%. In Deutschland sind es über 60%. Auf der restlichen Anbaufläche wachsen ungefähr zu halben Teilen Lebensmittel und Energiepflanzen. Also etwa 20% Ackerfläche für Energiemais und Raps. Der Raps für die Beimengung als Biodiesel braucht 11% der Ackerfläche. Energiemais reichlich 8%. Verantwortlich für Monokulturen sind vor allem Futterpflanzen für das Vieh. Trotzdem werden insbesondere Energiepflanzen kritisiert, denn sie sind nun noch hinzugekommen und vereinnahmen die letzten begehrten Flächen, womöglich natürliche Wiesen. Energiepflanzen sind also der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Professor Dr. Hans Jürgens leitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig das Department Ökonomie. Wir haben das Erneuerbare Energiengesetz eingeführt, etwa 2005, 2006. Und das hat zu einem massiven Bau von Biogasanlagen geführt. Und dann hat man festgestellt, unsere ganze Landschaft wird vermaist und verrapst. Das war ja der Punkt. Ich habe vorhin mal gesagt, wir haben 20% der ackerbaulichen Fläche, die mittlerweile für Energiepflanzen genutzt wird. Und jetzt sehen wir, dass das Nebeneffekte hat. Der Raps ist ganz schön, wenn er in der Blüte steht, aber Mais ist sehr kritisch, sehr starke Belastung für den Boden, auch für das Grundwasser. Und jetzt hat man in den Novellierungen des Erneuerbaren Energiengesetzes hier Riegel vorgeschoben. Zum Beispiel wurde der Maisanteil in Biogasanlagen durch den sogenannten Maisdeckel begrenzt. Von Jahr zu Jahr sinkt dieser Deckel. Biogas werde trotzdem auch in Zukunft gebraucht, wendet der Ökonom ein, allerdings nicht in den Mengen, die heute zur Verfügung stehen. Aber eins dürfen Sie auch nicht vergessen, wenn wir die deutsche Energiewende anschauen, jetzt von der Energieseite das Ganze betrachten, dann ist der wichtigste Faktor dort Holz. Das ist ja nicht das Biogas, sondern der wichtigste Faktor ist Holz. Etwa die Hälfte unserer gesamten energiewendebezogenen Einsparungen, die Energiewende, wird zur Hälfte über das Holz getragen. Ja, wird Holz verfeuert. In der Holzwirtschaft gehen 50% des Holzeinschlages direkt in die energetische Nutzung. Kurzsichtigkeit der Politik? Heute der Mais, morgen das Holz? Fakt ist, der Staat regelt und lenkt die Produktion von umweltfreundlichem Strom und Wärme. Nicht erst seit dem Erneuerbaren Energiengesetz Anfang 2000. Ein großartiger Ansatz war unter der rot-grünen Bundesregierung unter Schröder die ökologische Steuerreform, die in 5 kleinen Schritten Benzin, Strom, Heizgas etwas verteuert hat, um das Äquivalent von 3 Cent pro Einheit, also pro Liter Benzin zum Beispiel, und damit gleichzeitig den Faktor Arbeit verbilligt hat, also die Lohnnebenkosten, sodass Deutschland insgesamt größenordnungsmäßig 200.000 Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen hat und Deutschland weniger Öl aus Saudi-Arabien importieren musste und weniger Kohle aus Australien und Gas aus Russland. Die ökologische Steuerreform war eine Vorstufe vom EEG, erläutert Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Der Naturwissenschaftler und SPD-Politiker ist seit 2012 Co-Präsident des Club of Rome. Wir sind reicher geworden durch die Ökosteuerreform. Ende der 1990er Jahre brachte die Reform über 4 Millionen Euro Steuereinnahmen. Ein Jahr später schon verdoppelte sich diese Summe. Dieses Geld konnte nun auch genutzt werden, um Biogasanlagen zu fördern. Dass der Staat sich einmischt, ist für europäische Bauern eine vertraute Situation. Ich habe 6 Jahre meines Lebens in Amerika gelebt und weiß, dass man in Amerika auf diese Frage immer Nein als Antwort kriegt. Der Staat soll sich da überhaupt nicht einmischen. Die Mehrheit der Amerikaner glaubt das. Sie sagte, das soll alles der Markt regeln. Wir in Europa sind da, glaube ich, klüger und wissen ganz genau, dass die Wirtschaft sich nur nach den Tagessignalen richtet und nicht nach möglichen Gefahren für später, und finden es legitim, dass der Staat etwas, was unseren Enkeln bitter leid tun würde, teurer macht oder sogar verbietet. Sogar Misswirtschaft auf Kosten der Umwelt wurde belohnt, zugunsten der Kohlekraftwerke. Denn die haben Vorrang, wenn es eng wird im Stromnetz. Dann muss mancher Biogasanlagenbetreiber das Methan in die Atmosphäre entlassen. Abfackeln heißt das. Weil Kohlekraftwerke zu viel Strom produzieren, wird das klimafreundliche Biogas einfach über eine Fackel verbrannt. Das gesamte CO2 entweicht in die Atmosphäre. Nach der Erfahrung von Biogasbauer Andreas Niederlöhner seien das aber Ausnahmen. Seine Kritik setzt woanders an. Es ist eigentlich ein Unding, ja, dass man Kohlekraftwerke vorhält und laufen lässt und laufen, die sind abgeschrieben und erzeugen einen absolut günstigen, zum Spotpreis günstigen Strom und müssen nicht ihre CO2-Zertifikate irgendwo erfüllen. Ja. Und darum ist ja diese Betrachtung, dieser ganze Strommarkt, ja, der ist eigentlich nicht offen und nicht, sagen wir mal ehrlich, ja. Der Strommarkt wird durch so viele Nebensubventionen verfälscht, das ist einfach nicht real. Die konventionellen Energieträger seien mit viel höheren Folgekosten für Steuerzahler und Gesellschaft verbunden als die Erneuerbaren, ergab eine Studie von Greenpeace Energy und dem Bundesverband Windenergie aus dem Jahr 2012. Sie kommt zu dem Schluss: Die Steinkohle wurde bis 2012 mit 311 Milliarden Euro am stärksten gefördert. Die Atomkraft kommt auf 213 Milliarden Euro an staatlicher Förderung, Braunkohle auf 87 Milliarden. Mit 67 Milliarden Euro haben die Erneuerbaren bislang die geringste Förderung erhalten, was aber auch mit dem bisher kurzen Förderzeitraum zu tun hat. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums fallen die Kosten für die Kohle dagegen deutlich geringer aus. Außerdem sind die Daten unkonkret im Gegensatz zu den Erneuerbaren. Da sind alle Ausgaben ab dem Jahr 2000 bis ins kleinste Detail aufgelistet. Daten für die Kosten von Atomstrom blieb das Ministerium komplett schuldig. Da bei uns in der Ortschaft, wir sind Wolfsbronn, da wo ich wohne, wir sind ungefähr 100 Einwohner. In dem kleinen Ort Wolfsbronn in Bayern hat Andreas Niederlöhner eine Biogasanlage gebaut, mit dem Ziel, Strom und Wärme zu verkaufen. Wir haben ein Nahwärmenetz errichtet, ist eine Genossenschaft gegründet worden mit den Bürgern und fast alle Bürger sind Mitglieder in der Genossenschaft und haben dann das Nahwärmenetz in fast Eigenregie auf die Beine gestellt. Und wir beliefern also das Nahwärmenetz mit Wärme. Neben dem Strom erzeugen Biogasanlagen viel Wärme. Die entsteht im Blockheizkraftwerk, also da, wo das Gas verbrannt und in Strom umgewandelt wird. Diese Wärme sei mittlerweile der Schlüssel, um am Biogas noch etwas zu verdienen. Nur wer auch seine Wärme an den Mann bringt, habe noch eine Chance. Andreas Niederlöhner vergärt keinen Biomüll, sondern je zur Hälfte Gülle und nachwachsende Rohstoffe. Das sind Gras, Mais, Ganzpflanzensilage. Die Gülle bekommt er von Bauern aus der Nachbarschaft. Die nachwachsenden Rohstoffe baut er auf seinen eigenen Feldern an und kauft im Umkreis von 1 Kilometer noch zu. Das Thema Mais würde ich gar nicht mehr ansprechen wollen, ja, weil hier nicht auf Augenhöhe diskutiert wird. Seit 2012 werden eigentlich nur noch Biogasanlagen gebaut, die zu 80% Gülle und Mist einsetzen. Das sind 5 Jahre. Also seit 5 Jahren, ja, wird eigentlich, sag ich mal, Biogasanlagen werden hauptsächlich mit Gülle und Mist betrieben. Darum kann ich die Diskussion einfach gar nicht verstehen. Im Gespräch mit Investoren, Umweltaktivisten oder Landwirten wird immer wieder eine Behauptung laut. Das EEG 2017 sei das Ende eines langen Weges. Die großen Energiekonzerne sollten das Geschäft mit den erneuerbaren Energien übernehmen. Dezentrale Anlagen seien nicht mehr gewollt. Vielleicht sollte man bei den Politikern nachfragen, die in den Aufsichtsräten sitzen, der großen Energieversorger. Ich sehe das einfach so, dass die herkömmliche Energiewirtschaft einfach Zeit gewinnen will, um ihre Energieerzeugung umstellen zu können. Die sind einfach nicht so schnell und nicht so flexibel wie der Landwirt, der Privatmann. Ja? Um dieses ganze Energieerzeugungssystem umstellen zu können, ja? Und dann, dass auch die Wertschöpfung dann wieder bei den großen Energieversorgern bleibt, das dauert einfach länger. Die Entwicklung beim Biogas erinnert so manchen Bauern an die Zeit, als Rapsöl als Treibstoff aufkam. Nachdem hunderte freie, kleine Tankstellen entstanden, bemerkten die Mineralölkonzerne, dass da eine ernstzunehmende Konkurrenz entsteht. Daraufhin wurde das Pflanzenöl besteuert. Das Teller-Tank-Argument war geboren und schließlich die Behauptung, Pflanzenöl im Motor verbrannt, entwickelt stark krebserregende Partikel. Das überzeugte dann auch den Letzten. Autofahrer, die noch reines Pflanzenöl tankten, mussten sich regelrecht dafür entschuldigen. Später stellte sich heraus, die Tests waren manipuliert. Das war aber nur noch eine kleine Meldung, die kaum jemand beachtete. Heute wächst Raps auf derselben Fläche wie zu Beginn der Teller-Tank-Diskussion, nur dass niemand mehr darüber spricht. Pflanzenöl wird immer noch gefahren, aber nicht mehr an freien Tankstellen verkauft, sondern dem Diesel beigemischt. So ist der umweltfreundliche Treibstoff wieder in der Hand der Mineralölkonzerne. Mit dem Biogas, vermutet der Rechtsanwalt Martin Maslaton, wird genauso verfahren. Ich sorge erstmal dafür, dass Biogas so einen negativen Stempel kriegt, sei es Teller statt Tank, sei es Vermeisung der Landschaften. Und damit nehme ich dem Biogas sowas erstmal wie gesellschaftliche Akzeptanz und politische Akzeptanz. Dann blende ich aus, dass ich damit eine 100% positive Energie mit einer sehr positiven Energiebilanz im Regelenergiebereich habe. Und dann habe ich die Möglichkeit, auf diesem Plateau, vor dieser Plattform, einfach zu sagen, aber ihr kriegt so ein kleines Almosen. Ihr dürft nämlich in die Ausschreibung. Und das führt eben dazu, dass man Biogas eigentlich fertig gemacht hat, regelrecht fertig gemacht hat. Das deckt sich mit den Erkenntnissen des Deutschen Biomasseforschungszentrums. Deren statistische Erhebungen ergaben, eine Vermeisung der Landschaften gibt es nicht. Professor Michael Nelles, wissenschaftlicher Geschäftsführer. In manchen aufgeheizten Diskussionen hat man das Gefühl, dass jeder Maiskolben, der in Deutschland angebaut wird, in eine Biogasanlage geht. Das ist aber nicht so. Mais ist eine gute Pflanze für die Biogasproduktion. Und es gibt jetzt keinen wirklich nachvollziehbaren Grund zu sagen, wir wollen gar keinen Mais mehr in der Biogasanlage. Lebensmittel zu verstromen sei sicher nicht die eleganteste Lösung, sagt er, aber auch nicht unser größtes Problem. Grundsätzlich müsse neu über Landwirtschaft nachgedacht werden. Es war sicher der richtige Weg, 2012 einen Maisdeckel einzuführen, dass eben bei 60% Schluss ist und der Rest muss dann eben mit landwirtschaftlichen Reststoffen oder auch anderen alternativen Energiepflanzen aufgefüllt werden. Das ist insgesamt aber ein Grundproblem, dass es keine wirklich stringente Linie gibt und bisher war der Ausbau von Biogasanlagen eigentlich im Wesentlichen getrieben durch das EEG und das wird alle 2 Jahre novelliert. Ich hatte es Ihnen gesagt, mal sollen Energiepflanzen ohne Gülle eingesetzt werden, was fachlich einfach unsinnig ist, wird dann besonders gefördert und immer werden bestimmte Bausteine besonders gefördert. Der Markt stellt sich darauf ein und da kam es eben auch zu Fehlentwicklungen. Da hat die Politik reagiert, aus meiner Sicht auch richtig mit dem EEG 2012 und dann aber mit den 2014er überreagiert und jetzt die Ausschreibungsrunde hat ja auch gezeigt, dass unter den Rahmenbedingungen nur sehr wenige Biogasanlagen künftig gebaut werden. Die erste Ausschreibungsrunde für Biogasanlagen ist durch. 33 Betreiber haben teilgenommen. Reichlich 20 bekamen den Zuschlag. Auch Andreas Niederlöhner. Er erhält ab 2024 16,9 Cent für die Kilowattstunde Strom. Das ist nur eine Spitze, die jetzt angeboten haben. Also ich denke, es hätten sicherlich 200 anbieten können. Die haben es aber nicht gemacht, weil die ganz klar sagen, das ist für uns nicht wirtschaftlich. Daniel Hölder arbeitet bei einem Energieunternehmen, das ausschließlich grünen Strom verkauft. Die Clean Energy Sourcing AG. Dort ist er verantwortlich für den Bereich Energiepolitik und Kommunikation. Biogas hat vor allem die Bedeutung, dass die Stromerzeugung aus Biogas sehr gut steuerbar und sehr, sehr flexibel ist. Und dass sich Biogas eben hervorragend eignet, die schwankende Stromerzeugung, die wir aus Wind und Sonne haben, auszugleichen. Daniel Hölder spricht von einem virtuellen Kraftwerk, aus dem er schöpfen kann. Ein Pool mit verschiedensten Energieerzeugern. Erdgas-Blockheizkraftwerke, Photovoltaik oder auch Windenergieanlagen. Aber das Arbeitspferd in unserem virtuellen Kraftwerk ist Biogas. Und wir glauben auch, dass die ganzen Bioenergieanlagen in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen sollten. Regelenergie ist der Teil des Strommarktes, der das Netz stabil hält. Also Energie, die im Gegensatz zu Wind und Sonne zuverlässig abgerufen werden kann. Bisher kommt diese Energie vor allem aus Atom- und Kohlekraftwerken. Aber auch die Erneuerbaren legen in diesem Bereich immer weiter zu. Biogasanlagen zuvorderst. Daniel Hölders sieht das, was im EEG 2017 steht, daher mit gemischten Gefühlen. Wenn wir mit dem heutigen Regime weitermachen, dann würde es sich nicht lohnen, Bioenergieanlagen nach Auslaufen der jetzigen Förderung weiter zu betreiben. Dann würden wir aus heutiger Perspektive schon erhebliche Anteile der erneuerbaren Stromerzeugung verlieren, die wir dann anders ausgleichen müssten. In der Biogasanlage in Weißenfels sind Holger Kahnt und seine Gäste mittlerweile am Blockheizkraftwerk angekommen. Das steht in einer Art Garage hinter dem Fermenter und wird über eine Leitung mit Biogas versorgt. 2004 ging die Anlage ans Netz. Von dem Zeitpunkt an wird sein Strom 20 Jahre gefördert und dann? Dann fallen wir aus dieser Förderung nach EEG raus, beziehungsweise können dann an den Ausschreibungsmodalitäten teilnehmen, Preise abgeben und kriegen dann Zuschlag oder nicht, um Strom weiter abzugeben und dann einen entsprechenden Preis zu erzielen. Und das ist, denke ich mal, mit Risiko verbunden. Und jetzt müssen wir eben überlegen, was machen wir zu diesem Zeitpunkt 2024. Das ist jetzt in der Vorbereitung. Holger Kahnt weiß noch nicht, wie es nach 2024 weitergeht. Doch die Zeit drängt. Wer an der bürokratischen Ausschreibung teilnimmt, braucht rund 3 Jahre Vorlauf. Noch einmal zurück ins sächsische Nossen. Die Stimmung auf der Biogas-Fachtagung ist aufgeladen. Der Ölpreis, hört man auf der Tagung, der habe alles verdorben. Wenn er nicht so in den Keller gerutscht wäre, hätte Biogas mehr gebracht. Doch welche Rolle spielt bei all dem noch das Klimaziel? Geht es bei der Energiewende vor allem um Macht und Geld? Und wie wird sich die neue Regierung für den Biogasanlagenbetreiber einsetzen? Martin Maslaton sagt, wir müssen Landwirtschaft neu definieren. Der Konflikt, um den es letztlich geht, ist eine Diskussion, die die Landwirtschaft betrifft. Und ich glaube eben nicht, dass die landwirtschaftliche Diskussion dazu geeignet ist, auch was die Position der Grünen angeht, Biogas wirklich zu fördern. Ich glaube, dass die Grünen ergebnisoffener und inhaltsoffener über Landwirtschaft reden müssen. Biogas. Fehlinvestition in die Zukunft? Ein Feature von Annegret Faber. Ton und Technik Hermann Leppich. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Joachim Baumann. Es sprachen Maximilian Held und die Autorin.